He be unto thee as an heathen. A heathen man and a publican. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. And not the other way, man. Okay, he just left here. So he's going to another. Are you getting it? Mm-hmm. That is the same thing Jesus Christ is saying there. Mm-hmm. Once he lived there here the way he's living, he's no longer saved. Mm-hmm. Und wir lesen hier ganz klar, hört diese Person nicht auf die Gemeinde, so sei er wie ein Heide oder wie ein Zöllner. Ne? Und, es geht hier nicht um eine örtliche Gemeinde und dass er dann in eine andere Gemeinde sozusagen gehen kann und dann ist noch alles cool, sondern die Gemeinde ist das Leib Christus. Ne? Und wenn er nicht auf die lebendige Gemeinde von Christus hört, dann ist er ein Heide, dann ist er raus aus dem Königreich Gottes. Et dans le verset 17, on a Jésus-Christ parle d'une personne qui quitte l'Église. Et il dit ici que s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc ça montre que cette personne est sortie du royaume des cieux. Et cette personne n'appartient plus à Jésus-Christ. Ce n'est pas que, ok, nous sommes toujours des amis, mais elle part quelque chose, elle prie quelque part dans une autre Église. Non, ça, ce n'est pas la vérité. Praise the Lord. Amen. Deuteronomy 30, verse 19 to the end, it says, you choose. Mm-hmm. Amen. Remember, we just read, Abraham was blessed because he chose God. Mm-hmm. He chose the voice of God mm-hmm. and obeyed. And Adam was cursed because he chose the voice of man. Mm-hmm. Go to Deuteronomy 30. Wir lesen 5. Mose 30 und sehen, dass der Herr sozusagen uns auf die... uns die Entscheidung gibt, ne, zu wählen zwischen Leben und Tod. Wir sehen im Beispiel von Abraham, dass er sich entschieden hat für die Stimme des Herrn und daraufhin gesegnet wurde. Und wir sehen gleichzeitig auch Abraham, der sich für die Stimme der Menschen, für seine eigene Stimme oder die Stimme seiner Frau entschieden hat und daraufhin verflucht wurde. Wir sehen die beiden Entscheidungen und dessen Konsequenzen, die sie getragen hat. Dans Deutéronome 30, à partir du verset 19, on peut voir comment Dieu nous donne le choix. Et la décision de soit choisir la vie qui est lui-même ou bien la mort. Et dans la vie d'Adam, on pouvait voir comment il a été maudit, il avait la malédiction dans sa vie parce qu'il a désobéi à Dieu. Et au contraire, Abraham avait la vie parce qu'il a obéi à Dieu. Verse 19 of Deuteronomy 30. 5. Mose 30, Vers 19. Deuteronome 30, verset 19. I call heaven and earth to record this day against you. That I have set before you life and death. Praise the Lord. Hallelujah. Blessing and cursing. Mm-hmm. You know, Abraham chose blessing. Mm-hmm. And Adam chose cursing. Wir lesen hier von Segen und Fluch. Abraham hat den Segen erwählt und Adam den Tod, den Fluch. Et on peut voir que Abraham a choisi la bénédiction et Adam a choisi la malédiction. Amen. Amen. He said, therefore, choose life. Christ is our life. Choose Christ. Amen. The only life is Christ. The only true life is Christ. There is no other way. There is no other life. All others, they are dead. So erwähle nun das Leben. Und wir wissen, Christus ist das Leben, das einzig wahre Leben. Alles andere ist nur eine verfälschte Kopie. Christus ist das einzig wahre Leben und deswegen muss man sich für Christus entscheiden. Et ce passage nous dit de choisir la vie. Et la vie est seulement le Christ. Et toute chose, ou bien chaque personne, ou bien toute chose en dehors du Christ est la mort. That bow down and your seed may live. That thou mayest love the Lord your God. And thou mayest obey his voice, the same voice he mentioned that of Abraham. The same voice he mentioned that of Adam. And the same voice he's talking about here. Und wir lesen hier, indem du dem Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorcht und ihm anhängst. Und von dieser Stimme haben wir auch gelesen in der Situation von Abraham. Und von dieser Stimme haben wir auch gelesen in der Situation von Adam, ne? Dass beide sich für eine gewisse Stimme entschieden haben und der eine sich für die Stimme des Herrn und der andere nicht. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, 20, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Donc ici, on peut voir encore la voix de Dieu qui a été très importante dans la vie d'Adam, mais aussi dans la vie d'Abraham. And Adam says, cleave unto him, cleave. For he is your life and the length of your days. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. And that's why we are not even be afraid of any sicknesses and diseases. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Because Christ is our life. Hallelujah. mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Und hier steht ganz klar, denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage. Und deswegen sollten wir keine Angst haben vor irgendwelchen Krankheiten oder vor dem Tod. Weil solange wir uns auf, für seine Stimme entscheiden, seiner Stimme gehorchen und ihm anhängen, dann bedeutet das Leben. Et on a, dans verset 20, on a écrit qu'on doit s'attacher à Dieu. Et ça signifie aussi que c'est là de donc de cela notre vie dépend parce que Jésus-Christ est la vie et puis pour avoir la vie on doit s'attacher à Jésus-Christ. C'est ça pourquoi nous avons pas aussi peur de des maladies ou bien des autres choses qui concernent notre corps. Amen. Amen. Proverbe 1:7, it said the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Mm-hmm. We've read, you know, mentions Psalm 111:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mm. Proverbs 1:7 said, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Mm. Wisdom and knowledge. Mm. Ich habe eben Psalm 111 zitiert, wo steht, dass die Gottesfurcht der Beginn der Weisheit ist, der Erkenntnis ist. Und in Sprüche 1:7 lesen wir, dass die Furcht des Herrn der dass die Furcht des Herrn der Anfang der Erkenntnis ist. Also wir lesen in Psalm von dem Anfang der Weisheit und in Sprüche 1 lesen wir vom Anfang der Erkenntnis. Dans Psalm 111:10, on a lu à la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. Et maintenant dans Proverbe 1:7, on a écrit la crainte de Dieu et le commencement de la connaissance. Donc il y a deux mots importants ici, la connaissance et la sagesse. Praise the Lord. Alléluia. To obey the voice of the Lord is to choose Christ. To choose Christ is to obey the voice of the Lord. Der Stimme des Herrn zu befolgen bedeutet sich für Christus zu entscheiden und sich für Christus zu entscheiden bedeutet der Stimme des Herrn zu gehorchen. D'obéir à la voix du Christ, ça signifie de choisir le Christ. Et de choisir le Christ, ça signifie d'obéir à sa voix. It means hate what he hates and love what he loves. Das bedeutet, das zu hassen, was hasst, und das zu lieben, was liebt. Ça signifie que tu aimes, tu aimes ce qu'il aime et que tu détestes ce qu'il déteste. It means call things whatever he called them. Und das bedeutet, die Dinge so zu benennen, wie sie benennt. Et ça signifie aussi d'appeler les choses la façon comment Jésus-Christ les appelle. Amen. Amen. If he never called us Christian, we should never call ourselves Christian. Wenn uns niemals den Titel Christ gegeben hat, dann sollten wir uns auch nicht Christen nennen. Et s'il nous appelle pas des chrétiens, là on ne doit pas aussi s'appeler ou bien se laisser appeler les chrétiens. Amen. Mm-hmm. Stop living by what you have been taught. The religion that you have been taught. Hör auf, nach dem zu leben, was dir die Religion beigebracht hat. Et arrête de vivre et de marcher selon l'instruction de la religion, ce que la religion t'a appris. Stop having your own opinion. Und hör auf deine eigene Meinung zu beharren. Et arrête d'avoir ta propre opinion. Wir lesen 2. Petrus. Amen. Lire 2 Pierre. Stop having your own opinion. Hör auf deine eigene Meinung zu beharren. Et arrête d'avoir tes propres opinions. Interpreting the Bible the way it will suit you. Dass du die Bibel so auslegst, wie sie dir sozusagen passt. Et que tu tu expliques ou bien tu expliques la Bible la façon comment ça te profite, ça te donne des profits. Amen. Mm. In 2 Peter 1:21. 2 Petrus 1:21. 2 Pierre 1:21. Praise the Lord. Hallelujah. For the prophecy came not in old time by the will of man. Verse 20 and 21. Amen. Wir lesen ab Vers 20. On lit à partir de verset 21. He said, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Amen. Amen. There should not be any private interpretation of the scripture. Amen. Und wir lesen hier ganz klar, dass es keine eigenmächtige Deutung von der Schrift gibt. Je lis encore verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. For the prophecy came not in all time by the will of man. But holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. It is only the Holy Spirit that is to interpret the Bible, and not man, no matter your degree. Nur der Heilige Geist kann die Bibel deuten und nicht der Mensch, egal wie klug dieser Mensch oder wie viele Diplome dieser Mensch hat. Et seulement le Saint-Esprit peut interpréter la Bible et pas l'homme, n'importe quelle éducation ni diplôme cette personne a. Amen. You know, the Papa, today, as before we started the message, we talked about, Papa here talked about professor, professor, doctor, doctor. Amen. Mm-hmm. You know, your doctorate degree is coming from your mind, mm-hmm, and not from your spirit. Mm-hmm. Und wir haben vorhin auch von einem Doktortitel gesprochen, ne, dass viele Menschen sich auch mehrere Doktortitel anhäufen. Aber dieser Doktortitel, der erzielt wurde, der wurde durch den menschlichen Verstand erzielt. Mm-hmm. Et au commencement, papa aussi a parlé de docteur, de professeur. Et tu dois savoir que le titre de docteur que tu as reçu a été accompli à travers tes pensées naturelles, donc ta connaissance naturelle. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Remember spirit, soul and body. Erinnert euch an Körper, Geist und Seele. Rappelez-vous à corps, âme et esprit. Your soul is your mind. Deine Seele ist, sind deine Gedanken. Ton âme sont tes pensées. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is the part of you that, you know, that understand the natural system so much. Und der Teil deiner Seele ist der Teil von dir, der die ganzen Dinge dieser Erde oder beziehungsweise dieses System dieser Menschheit halt versteht, ne, oder nachgegangen ist. Et ton âme est la partie avec laquelle tu comprends la le système de ce monde. You know, that middle part of you, your soul is the part of you that think and understand the natural things, but not the supernatural things. Die Seele ist dieser mittlere Teil von dir, der die diese natürlichen Dinge verstehen kann und anwenden kann, aber nicht die übernatürlichen. Et le milieu de toi qui est ton âme est la partie avec laquelle tu comprends le système naturel avec lequel tu laquelle tu réfléchis selon le système de ce monde, mais cette partie ne peut pas comprendre les choses surnaturelles. If you are a student or passing your school, it's not coming from your spirit, but from your soul. Wenn du beispielsweise ein Schüler oder ein Student bist, dann lernst du sozusagen nicht durch deinen geistlichen Teil, sondern durch deine Seele. Et si tu es un étudiant là, tu apprends pour tes examens, tu ne fais pas avec ton esprit, mais avec ton âme. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why people without Christ, they can even pass more than you. Und deswegen können Menschen, because it's not based on your spirit, it's based on your soul. Und deswegen können Menschen ohne Christus auch eine höhere Punktzahl bekommen als du oder sogar bestehen und du nicht bestehen, weil dieses Lernen und Bestehen und Nichtbestehen, das basiert nicht auf den Geist, der in dir ist, sondern es basiert ist anhand der Seele, also den Gedanken. Et c'est ça pourquoi les gens de ce monde peuvent même passer leurs examens plus que toi, avoir des bons résultats plus que toi, parce que eux, ils le font avec leur avec leurs âmes, avec leurs pensées. Ce n'est pas basé sur l'esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, if you do not understand the system of Christ, at times God is on you, blame him for so many things. Mm. We know that's the just like we said today, Papa here also said it. Amen. If you do not understand the system of Christ Jesus, you are going to blame him. As time goes on. Wenn du das System von Christus nicht kennst und dir sein System nicht bewusst ist, dann wirst du ihn, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis du ihn dann für Dinge verantwortlich machst, ne? Und ihn beschuldigst für gewisse Situationen oder Ereignisse. Et si tu ne connais pas, tu n'es pas raciné dans la dans le système du Christ, au système du Christ, là tu vas donner la faute au Christ et tu vas commencer même d'accuser le Christ. You know, when you do the exam with them and you fail and they pass, you will question God that am I not your son? Why should I fail and they pass? Are you getting it? Wenn du beispielsweise eine if you, I'm sorry, Sha. Until you understand the system, the spirit, soul, and body. That Christ is not after here, it's after your spirit. Wenn du beispielsweise eine wichtige Prüfung schreibst und diese Prüfung nicht bestanden hast und durchgefallen bist, dann wirst du, wenn dir das System von Christus nicht klar ist, Christus beschuldigen. Ne? Du wirst ihm Vorwürfe machen und dich fragen, okay, warum habe ich nicht bestanden? Bin ich nicht dein Sohn? Bin ich nicht deine Tochter? Und warum haben die Heiden, die Menschen, die dich noch nicht mal kennen, bestanden, ne? Und es einfacher gehabt quasi. Aber wenn dir dieses System von Körper, Geist und Seele nicht bewusst ist, dann wirst du diese Aussagen treffen. Aber dir muss bewusst sein, dass der Herr nicht hinter deiner Seele her ist, sondern hinter deinem Geist. Et si tu ne comprends pas le système de Jésus-Christ, là tu vas commencer d'accuser Jésus-Christ, comme par exemple si le monde, les gens de ce monde, ils passent leurs examens, mais toi tu échoues dans tes examens, là tu vas commencer à dire, mais je ne suis pas un enfant de Dieu, pourquoi je n'ai pas passé mes examens, pourquoi même les autres qui n'ont pas le Christ sont en plus de succès que moi, mais tu dois savoir que le Christ n'est pas derrière la chair ou même pas derrière de ce monde, mais c'est dans ton intérieur, c'est dans l'esprit. Amen. Amen. And also, if you do not understand their system, a Christ system, that is not what they call pass or fail. That is his own pass or fail. You will blame God at the end. Und wenn dir auch nicht bewusst ist, was wie das System von Christus sozusagen funktioniert in Bezug auf die Definition, was Bestehen und was Versagen wahrhaftig ist, und du das Bestehen und Versagen dieser Welt siehst und nicht von seinem System, dann wirst du ihm Vorwürfe machen. Et si tu ne sais pas comment comment son système fonctionne, là à la fin tu vas, oui comme je l'ai dit, accuser Jésus-Christ et tu vas pas savoir sa propre définition de la victoire et de l'échec. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. They have their path of faith. The evil system. Sie haben ihre Art von Heaven also have its own. Sie haben ihre Art von Bestehen und Versagen und das, der Himmelreich hat auch seine Art von Bestehen und Versagen. Et le monde a sa propre définition de passer et d'échouer, même la même façon comment le royaume de Dieu a sa propre définition. They might be very clever naturally, but they don't know Christ. They don't have Christ. They don't know Him. Vielleicht sind diese Menschen natürlich gesehen sehr klug, sehr schlau, sehr intelligent, aber ohne Christus sind sie tot, sind sie verloren und haben nichts. Peut-être naturellement, ils sont vraiment intelligent, mais oui, selon le Christ, ils ont rien, ils ont rien. Praise the Lord. Alléluia. Lucas 12. Luc 12. Lucas 12, verset 51. Luke 12, verset 51. He says, suppose ye that I am come to give peace on earth. I tell you nay, but rather division. Amen. Those that are looking for peace, by all means. Das geht an die Leute, die für jeden Preis, Frieden suchen. Selbst Pastoren, sie suchen um jeden Preis Frieden und gehen sogar Kompromisse dafür ein. Et ce passage nous parle sur des gens qui cherchent toujours la paix, même les pasteurs qui cherchent la paix à Chanel. As far as there is peace, everything works for them. No matter where the peace is coming from. Für sie zählt, dass alles friedlich ist. Solange es friedlich ist, läuft alles gut. Hauptsache es ist Frieden. Ce qui compte pour eux, c'est qu'il y a la paix, n'importe d'où la paix vient. Amen. Christ has his own kind of peace. Aber Christus Satan also has his own. Aber Christus hat seine eigene Art von Frieden und auch der Satan hat seine eigene Art. Mais le Christ a sa propre paix et même le diable a aussi sa propre paix. For a lot of pastors, it doesn't matter. Peace is peace. Aber für viele Pastoren spielt das keine Rolle. Für sie ist Friede Friede, unabhängig davon, woher die Quelle ist. Mais pour beaucoup de pasteurs, c'est pas important pour eux. Paix et la paix, n'importe quelle racine, n'importe quelle source cette paix a. Amen. Amen. In John 14, we are not going there. Jesus said, my peace I give unto you. Amen. In Johannes, my own peace. In Amen. Johannes, in Johannes 14 spricht Jesus Christus von seiner Art von Frieden. Kind of peace. Et dans Jean 14, Jésus-Christ parle, il dit que je vous donne ma propre paix. And here he is saying, suppose ye that I've come to give peace on earth. I don't know if somebody's getting it. Und hier sagt Jesus, meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Et ici, dans verset 51, Jésus dit, pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I tell you, nay, but rather division. So said Jesus. Amen. Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Das sagt Jesus. Mais Jésus continue à dire, non, vous dis-je, mais de la, mais la division. For from henceforth, there shall be five in one house, divided three against two, and two against three. The father shall be divided against the son, and the son against the father. The mother against the daughter, and the daughter against the mother. The mother-in-law against her daughter-in-law. And the daughter-in-law against her mother-in-law. And he, and verse 54. And he said also to the people, praise the Lord. Amen. We are going to continue from verse 54 now. Amen. We lesen ab Vers 54. On lit à partir de verset 54. Amen. Amen. He now said they are so clever. He said they are clever. Er sagt hier, sie sind sehr intelligent. Ici maintenant, Jésus dit qu'ils sont vraiment intelligents. Are you getting it? They can manufacture planes. They can manufacture land. They can go to moon. They can, you know, operate people and, you know, operate and people are sick. All these sicknesses and diseases, they find solution to them. Are you getting it? Und diese Menschen dieser Welt, sie sind sehr klug. Ne? Sie können Leute zum Mond fliegen lassen. Sie wissen, können das Wetter vorhersagen. Sie können medizinische Versorgung vorantreiben. Ja. Sie sind computeraffin und können künstliche Intelligenz machen, Roboter machen. Sie sind sehr intelligent. Et ici, à partir du verset 54, Jésus-Christ dit que les gens de ce monde sont vraiment très intelligents. Ils sont capables à construire des avions, ils sont capables de voyager à la lune ou de faire des grandes opérations, mais ils ne sont pas capables de connaître Jésus-Christ. Amen. Amen. From verse 54. And he said also to the people, when you see a cloud rise out of the west, straight away you see there cometh a shower, and so it is. And when you see the south wind blow, you say there will be heat, and it cometh to pass. You hypocrites, you cannot discern the face of the sky and of the earth, but how is it that you do not discern this time? Praise the Lord. Hallelujah. You can't discern everything. You can't discern things. Are you getting it? for whatever comes. They have a lot of things that they can do, but they can just one thing. Just one thing they lack. Just like told that man, you lack just one thing. And that one thing is Christ Jesus. In Vers 56 sagt Jesus ganz klar, ne? Ihr könnt all diese ganzen Sachen machen, aber euch ist nicht klar, in welcher Zeit ihr euch befindet. Ne? Diese ganzen Menschen, diese intelligenten Menschen dieser Welt können all diese Sachen machen, aber die einzige wichtigste Sache fehlt ihnen. Ne? Sie können nicht erkennen, dass Jesus Christus da ist, um sie zu retten. Sie können die Rettung nicht erkennen, den Retter nicht erkennen, obwohl sie ja so intelligent sind und so schlau sind und all diese Sachen machen können. Et dans verset 56, Jésus-Christ, il nous dit que le monde, les gens de ce monde sont capables de discerner les aspects de la terre et du ciel, mais ils ne sont pas capables de discerner le temps dans lequel on se trouve, qui est maintenant très important pour être sauvé. Donc ça montre que même si tu es intelligent dans ce monde, tu es tout, mais si cette une chose te manque, là tu as un grand problème. La même façon... Comme il a parlé aussi à l'homme riche, cet homme riche avait obéi à toute la loi, mais seulement une chose lui manquait. Et cette chose, c'était un grand problème pour lui, comme aussi pour les gens d'aujourd'hui qui ont la connaissance de ce monde, la connaissance de la terre et du ciel, mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Amen. They are so clever when it comes to the things of this evil world. Die sind so intelligent, wenn es um die Dinge dieser bösartigen Welt geht. Ils sont vraiment intelligents quand il s'agit de choses de ce monde qui est mauvais. For us, it should be we are so clever once we come to Christ. Aber für uns sollten wir so intelligent. Wir allerdings sollten intelligent sein, wenn es um Christus geht. Nous devons être intelligents quand il s'agit du Christ. Praise the Lord. Halleluja. We close with Romans 16. Wir lesen Römer 16. On finit avec Romans 16. Amen. Mm. We are going to continue with it because we could not finish. Amen. Finish it today. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Because if we say let us finish it, we should be up to 8 o'clock in the evening. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus taught them as they were able to receive. To get it, amen. Mm-hmm. To stand and receive it, amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Romans 16, please. Romans 16. Romans 16. Verse 19. Verse 19. It says, for your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf. But yet I would have you wise unto that which is good and simple concerning evil. Praise the Lord. Hallelujah. What you call evil are things of this world. It's simple. Be like a baby that know nothing. Das, was er böse nennt, sind die Dinge dieser Welt. Und wir sollten unschuldig sein, so wie die Kinder, so wie Babys, die noch nicht mal Ahnung haben von dem, was böse ist. Et quand Paul parle de choses qui sont mauvais, donc le mal, il s'agit de choses de ce monde. Et on doit être pur en ça. On doit être comme de petits enfants, de bébés qui ne connaissent rien du mal. Amen. Amen. Everything starts with name. You know, everything starts with name. Alles beginnt mit einem Namen. Et tout commence avec des noms. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Name means a lot. Namen haben große Bedeutung. Et des noms ont une grande signification. Even in the natural world, you know, without your name, how will I even call you? Selbst in einer natürlichen Welt, wenn du keinen Namen hast, wie soll ich dich denn dann rufen können? Mm-hmm. Et si je ne connais pas ton nom, comment je vais être capable à t'appeler? Through names we know things. Anhand des Namens kennen wir Dinge. Et à travers le nom, on connaît des choses. The only true God, even God himself. Selbst Gott selbst. Le seul vrai Dieu, même Dieu lui-même. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, El Shaddai, Elohim, Yahweh. Du can see his name. Mm. Amen. Through God, through his name, you know him. Anhand seiner Namen, ne, erkennen wir ihn, ne? Der Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, all diese Namen geben uns das Verständnis, wer er ist. Et à travers ces noms, on peut savoir qui est Dieu, parce que même il est même appelé Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Elohim, Yahweh, donc ça montre son identité. Amen. El Shaddai, amen. El Shaddai, par exemple. You can see, you know, Abraham, he said, the Lord is my provider. Amen. Abraham beispielsweise. One of his names. One of the name of God. Amen. Then Shalom, the God of peace. Amen. Jehovah Shalom. You see, his name means a lot. And also, our name must have meaning. And the name we allow people to call us must have meaning. Even the natural world, people change their children's name. And remember, it was this person that was even speaking to me, changed her, even his son's, his daughter's name. The daughter's name. Are you getting it? Because he now realized that name was not the right name. So we should learn to just obey the voice of Christ. And love what he loves and hate what he hates. We'll continue from here on. On Wednesday. Und anhand der Namen vom Herrn, von einzig wahren Gott, erkennen wir auch, wer er ist. Ne? All diese Namen geben uns mehr Wissen über ihn, über seine Identität. Und genau deswegen zeigt es uns auch, wie wichtig Namen sozusagen für ihn sind und wie wichtig Namen sind, wichtig Namen sein sollten für uns auch, dass die Namen, mit denen wir, mit denen Leute uns nennen oder Leute, die Namen, die mit denen die Leute uns identifizieren, dass das der Name sein sollte, den auch Christus für uns vorgesehen hat. Und selbst in der natürlichen Welt sehen wir, dass es auch unter anderem Leute gibt, die ihren Namen sogar ändern, nachdem sie vielleicht die Bedeutung ihrer Namen oder so ihnen bewusst geworden sind und dass sie den Namen ihrer Kinder ändern, weil sie erkannt haben, dass der Name doch nicht so eine gute Bedeutung haben. Also auch das zeigt, dass in der natürlichen Welt auch dieses Bewusstsein von dem Namen auch hervorgerufen wird. Und wir sollten uns deswegen auch dafür entscheiden, also einmal für Christus entscheiden und uns dafür entscheiden, ihm zu gehorchen. Oui, les noms de Dieu montrent aussi la personnalité, l'identité de Dieu, parce que comme Abraham, il a par exemple appelé Dieu mon fournisseur, ou bien Shalom, ça signifie aussi le Dieu de la paix. Donc ça signifie que les noms ont toujours des significations, même au nom au monde naturel, par exemple. Je connais aussi un homme qui a changé le nom de sa fille parce que ça avait une autre signification. Et c'est la même chose que l'on doit aussi agir quand il s'agit du Christ, si il s'agit du royaume de Dieu. Praise the Lord. Amen. If name is a name, why don't you allow people to call you Lucifer? Wenn ein Name nur ein Name ist, Judas, der unbedeutend, amen, ist, warum lässt du da nicht zu, dass die Leute dich dann Satan nennen oder Judas oder Adolf Hitler oder so? Et si un nom est seulement un nom, pourquoi tu ne permets pas les gens de t'appeler Lucifer ou bien Judas ou bien même Adolf Hitler? Amen. And Satan has been so clever. And he has been so successful. Through this Christianity, we go there on Wednesday. Mm-hmm. Through Christianity, how he diluted the word of God. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Through Christianity, how he now made the word of God, you know, diluted it, that people no longer see themselves as citizens of heaven, but a member of church. Und der Teufel ist so gerissen und hat das so gerissen hinbekommen, dass er durch Christentum, ne, durch diesen Christentum, die Religion des Christentums, es genutzt hat, die wahre Botschaft von Jesus Christus so zu verwässern, dass die Menschen sich stolz als Christen identifizieren und nicht mehr als Bürger im Königreich Gottes, und dass sie sich damit identifizieren, dass sie Mitglieder einer Gemeinde sind und nicht mehr Bürger im Königreich Gottes. Et oui, le diable a vraiment été, il a fait son travail, il a vraiment le succès quand il s'agit de changer le royaume des cieux, le citoyen du royaume des cieux pour qu'ils deviennent maintenant des membres oui, d'une église religieuse. Et ça, c'est vraiment dommage. Are you getting it? Praise the Lord. Alléluia. Amen. That's what Jesus calls salt. He says, when salt loses its taste, you, what do you do with it? You throw it away. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. That's what he called, that's Christianity today. Mm-hmm. It should be thrown away. And we don't need it. Amen. Mm-hmm. All we need is the kingdom of heaven. Mm-hmm. And we are the citizen of the kingdom of heaven. Mm-hmm. And not a member of any church. Mm-hmm. We are not club. Amen. We are of a country. Mm. And not of just a club in one of these natural countries. Mm. Und Jesus hat auch das Beispiel von dem Salz benutzt, ne? Dass ein Salz, das fade geworden ist, nicht mehr benutzt werden kann. Und genauso ist dieses Christentum heutzutage. Ne? Es ist so fade, dass es eigentlich weggeschmissen werden sollte. Und wir in dieser Gemeinde, wir identifizieren uns nicht als Christen oder gehören dem Christentum an, sondern uns ist bewusst, dass wir Bürger des Königreich Gottes sind. Und so sehen wir uns auch an. Mm. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ parle aussi du ciel. Si, le ciel. Si le sel perd le goût, là, tu n'as plus besoin de cette sel, puis tu vas le jeter. Et c'est la même chose avec le christianisme. Nous n'avons pas besoin du christianisme, mais seulement du royaume de Dieu. On doit laisser le christianisme derrière nous, puis commencer de vivre, puis de marcher selon la vérité du Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please, if you have any questions, we can quickly go to the...